Die Nord-, die Süd- und die Auslandsdirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichten am 8. September einen gemeinsamen Beschluss. Darin unterstrichen sie: Es sind 71 Jahre vergangen seit der Besetzung des südlichen Teils des Vaterlandes durch die US-Aggressionstruppen unter der Maske der Befreier. Die Okkupation Südkoreas durch die US-Truppen ist eine gesetzwidrige, räuberische Aggression mit niederträchtiger Absicht dazu, durch die Eroberung der ganzen Koreanscheibinsel einen Brückenkopf für die Verwirklichung ihrer Ambitionen auf die Herrschaft über Asien und die ganze Welt zu bilden. Diese hässlichen Aggressoren versuchen heute wie besessen, der koreanischen Nation und ihrem Territorium das nukleare Unheil zuzufügen und verhindern wieder das heiße Streben der Nation nach der Einheit, boshaft die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die selbstständige Wiedervereinigung. Solange die US-Aggressionstruppen in Südkorea stationieren, ist in Korea weder der Frieden zu erhalten, noch die Wiedervereinigung, sehnlicher Wunsch der Nation zu verwirklichen, noch die Atomkriegsgefahr zu beseitigen. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird an der Spitze des Kampfes für den schnellen Abzug der US-Truppen aus Südkorea, die vollständige Verwirklichung der Souveränität der Nation und die Erhaltung des dauerhaften Friedens stehen und die unbesonnenen Kriegsmachenschaften der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland entschieden vereiteln. Sie wird sich aktiv für den großen Zusammenschluss der ganzen Nation einsetzen. Die Gesamtnationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes appelliert an die ganze Nation im In- und Ausland herzlich dazu, sich unter dem Banner durch unsere Nation selbst fest zusammenzuschließen und sich zum heiligen gesamtnationalen antiamerikanischen Kampf für den Abzug der US-Aggressionstruppen aus Südkorea und die Einleitung eines neuen Zeitalters der selbstständigen Wiedervereinigung des Friedens und Gedeihens wie ein Mann zu erheben.